es nimmt dir gerade dann alles weg. Wenn du denkst, du siegst und wenn du denkst, du fliegst, holt es dich back zur Erde, doch zieht dich aus dem Dreck, wenn dich keiner mehr liebt. Ich bieg nicht mehr ab, dieser Weg geht geradeaus für mich. Geradeaus ins Nichts, ich seh Licht, keine Sorgen, ihr habt alle Mut. Solange ich alles tu, was ich kann, was ich tun muss, dann wird alles gut. Früher hab ich erzählt von Ideen, doch keiner hat es verstanden. Also hab ich aufgehört zu reden und das einfach gemacht auf eigene Faust. Wenn du deinen Traum in die Hände anderer legst, dann fällt er zu Staub. Und vielleicht klingt es bitter, doch wenn man manche Sachen nicht checkt, braucht man sich nicht wundern, wenn man gefickt wird. Hier reicht dir keiner die Hand, in dieser Welt musst du selbst schauen, wo du bleibst. Drücken zur Wand, now let's go. Und ich leb nach meinen Regeln. Menschen regen mich auf, sie kommen, kritisieren mich mit ihren eigenen Fehlern. Ich steh dann auf und geh dann raus. Ich brauch Luft, brauch Raum. Ich brauch wieder irgendjemand, nein. Ich wollte irgendjemand sein und jetzt bin ich hier, bin ich allein. Und ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Wahrscheinlich zahle ich, um meinen Weg gehen zu können, einen so hohen Preis. So ist life, Freunde, das Leben ist so. Denk an mich, denk an einen Löwen im Zoo. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss ausbrechen. Meine Überlebenschancen können die anderen gerne ausrechnen. Das ist Struggle, das ist kein Happy-Po-Scheiß. Mann, ich beklag mich nicht, Mann, ich mag dich nicht. Und du sagst mir nichts, was ich nicht schon weiß. Geld macht nicht glücklich, dich vielleicht.